IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute Manu Dharma, Improvisation mit und ohne Rhythmus. Die vier Improvisationstypen in der südindischen Klassik. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie dazu Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. In der südindischen Klassik erfahren wir als Zuhörer die Interpretation eines Ragas. Er ist eingebettet in ein strenges Regelwerk aus einer Mischung von Komposition und Improvisation. Die Grammatik der Ragams, die südindische Form, ist in einer kompositorischen Form angelegt, mehr noch als in der nordindischen Klassik. Eine solche Komposition haben wir in einer früheren Sendung mit den Ragamalikas kennengelernt. Ein Maestro im indischen Gesang oder Instrumentalspiel beweist seine wahre Kunstfertigkeit weniger mit der Kenntnis der komplexen Strukturen und Regeln der Ragas und Ragams, vielmehr mit der freien Improvisation. Sie wird in das festgelegte Gerüst eines Ragas eingeflochten, ohne die Regelvorschriften zu verletzen oder wie im Jazz gar außer Acht lassen zu können. Auch in der karnatischen, südindischen Klassik gibt es also einen Freiraum zur Improvisation. Manu Dharma bezeichnet in der karnatischen Musik die Form der Improvisation. Wir wollen heute im Manu Dharma Sangit, dem improvisierten Gesang, seine vier Hauptformen kennenlernen. Wie wir noch hören werden, treten die vier Formen in Erscheinung mit rhythmischer Begleitung oder ohne Bezug zu einem Rhythmuszirkel, einem Thala. Zur Einstimmung auf unser heutiges Thema, Manu Dharma, Improvisation mit und ohne Rhythmus, die vier Typen in der karnatischen Musik, und für ein grundlegendes Verständnis zur kompositorischen Form der südindischen Klassik präsentiert uns Professor T.N. Seshagopalan eine Ragamalika. Innerhalb dieses kompositorischen Rahmens bewegt sich der Interpret dann auch improvisatorisch. Die Ragamalikas sind in der südindischen Klassik sehr beliebt. Es werden ausgewählte Segmente eines Ragas mit denen anderer Ragas kombiniert. Zusammen werden sie zu einem melodiösen Gesamtbild verflochten. T.N. Seshagopalan ist einer der großen Meister der südindischen Klassik, der diese Kunst aufs Vollendetste beherrscht. Seshagopalan wurde auch auf der Vina, einer indischen Laute, ausgebildet. Er spielt die südindische Klassik auch schon mal auf dem Keyboard. Mit den Raga-Formen der nordindischen Klassik ist er gleichfalls vertraut. Die folgende Aufnahme mit T.N. Seshagopalan und der Ragamalika Vandukadpa findet sich auf der CD The Jewels of Ottukadu. Sie wurde 1990 von AVM Audio veröffentlicht. Auf unserer Website finden Sie alle Musikbeispiele unserer heutigen Sendung www.imcradio.net/playlist. Nandagopal tanak chella pillai Nandagopal tanak chella pillai Anar nadandadennamo நள்ளிரவு கொள்ளை நந்தகோபல் தனக்கு செல்ல பிள்ளையானால் நடந்ததென்னமோ நள்ளிரவு கொள்ளை இந்த அழகில் வேறு பெண்களுடன் செல்லை இந்த அழகில் வேறு பெண்களுடன் செல்லை என்னமோ போயன் மனம் தான் போகுது கொள்ளை கொள்ளை என்னமோ போயன் மனம் தான் போகுது கொள்ளை கொள்ளை வந்து கேட்பாரில்லையோ என் மனமான வந்து பிறக்கும் முன்னே மாமன் காத்திருந்தான். வந்து பிறக்கும் முன்னே மாமன் காத்திருந்தான். வந்து பிறக்கும் முன்னே மாமன் காத்திருந்தான். மனமர பெற்றவனோ தத்து தந்திருந்தான். வந்த இடத்தில் அன்னை கட்டி போட்டிருந்தாள். வந்த இடத்தில் அன்னை கட்டி போட்டிருந்தாள். வந்த இடத்தில் அன்னை கட்டி போட்டிருந்தாள். வடியும் முதலுமாக பழிவாக வந்தா அதை வடியும் முதலுமாக பழிவாக வந்தான். வந்து பாரிலையோ என் மனமானதை ஒரு சிறுவன் வந்து வாரி வெண்ணை என விழுங்கிறார். இதை வந்து கேட்பாரிலையோ கோலையாச்சு. கன குழல் ஒன்று கண்ண கோலையாச்சு. கண்ணம் வைத்த இடமெல்லாம் காதுகளாயாச்சு. கண்ணம் வைத்த இடமெல்லாம் காதுகளாயாச்சு. ஆன காவலை ஆடலரங்கம் ஆச்சு. ஆன காவல்லைது ஆனரகமாச்சு. அந்த தோயன் மனமெல்லாம் கொள்ளை கொள்ளையாய் போச்சு. அந்த தோயன் மனமெல்லாம் கொள்ளை கொள்ளையாய் போச்சு. அந்த தோயன் மனமெல்லாம் கொள்ளை கொள்ளையாய் போச்சு. வந்து மனமானதை ஒரு சிறுவர் வந்து வாரி வெண்ணை என விரும்புகிறார். இதை வந்து கேட்பாரில்லையோ. Manodharma ist die Improvisationsform und als Manodharma Sangit der improvisierte Gesang in der kanadischen Musik. Er darf in keinem Konzert der südindischen Klassik fehlen. Manodharma Sangit heißt in der sinngemäßen Übersetzung so viel wie einfallsreiche Musik. Mit Manodharma stellt ein Sänger dem Publikum seine intellektuellen Fähigkeiten unter Beweis. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind derart vielfältig, dass keine Raga-Performance einer anderen gleicht. Jede Raga-Darbietung ist einzigartig und nicht wiederholbar. Das heißt aber nicht, dass der Musiker, der Instrumentalist, Perkussionist oder Sänger unendlich viele Freiheitsgrade besitzt. Es ist die Kunst der indischen Improvisation, sich in einem engen Korsett von Regeln dennoch frei zu bewegen und den Gestaltungsspielraum spontan zu ergründen, in vorgegebenen ritualisierten Möglichkeiten. Das heißt, immer auch zweckdienlich Kompositionsformen zu verwenden. In der südindischen Klassik sind es Formate wie die Kritis, Varnams, Tilanas oder Pallavis. Für einen Schüler beginnt der Unterricht mit dem Erlernen der vorkomponierten Formen, Kalpita Sangita. Erst danach nähert er sich der freien Improvisationsform. Der Einsatz dieser kompositorischen Anlagen kennzeichnet einen Raga eindeutig. Mit genauesten Wiederholungen werden für jeden Raga typische Muster ineinander verwoben. Die Lakshanas, die grammatikalische Struktur eines Ragas zu beachten, ist besonders für den Zuhörer und das weniger geschulte Ohr eine Voraussetzung dafür, einen Raga eindeutig zu identifizieren. Erst damit kann man die kreative Gestaltungskraft des Interpreten angemessen würdigen und die Ästhetik der Improvisation akustisch genießen. Wie eine dieser zweckdienlichen Kompositionsformen klingt, erfahren wir mit dem zweiten Hörbeispiel der heutigen Sendung. Einen Tilarner spielt uns der Violinist Lalgudi Krishnan. Er ist Sohn des legendären Lalgudi Jayaraman. Zusammen mit seiner Schwester Vijayalakshmi erscheint Lalgudi Krishnan im Jagalbandi, im Duett. Der Titel Vasanti, das heißt im Sanskrit zur Frühlingszeit, findet sich in der Komposition vom Tilana auf der CD Krishnan, December Season. Sie ist 2004 beim Chasura Digital Workstation erschienen. Bevor sich ein Schüler der indischen Klassik in das Reich der Improvisation begeben kann, erlernt er die grundlegende Form der Improvisation. Die auf- und absteigenden Ragaskalen bestehen aus maximal 7 Hauptnoten, den Swaras. Das Notenmaterial zur Improvisation beschränkt sich auf die Hauptnoten im Original des Ragas, seiner aufsteigenden und absteigenden Form, Arohanam und Avarohanam. Zusätzliche Noten dürfen im Kalpana Swaram nicht verwendet werden. Mit den Kalpana Swaras oder Swara Kalpana wird eine ausgewählte Liedzeile gesungen. Der Sänger wiederholt sie immer und immer wieder. Im Genaueren beschreibt Kalpana Swaram das Singen von Notenmustern. Sie enden auf dem Beat, eine Note vor dem Beat und auf der ersten Note, mit der das Lied beginnt. Die Improvisation muss exakt auf der Position der rhythmischen Zählweise enden, an der die Liedzeile beginnt. Für die meisten Ragas setzen sich die aufsteigende und absteigende Skala aus einer unterschiedlichen Anzahl von Noten zusammen. Durch diese Asymmetrie wird Kalpana Swaram zu einer echten Herausforderung, auch für den Begleitmusiker wie den Sarangi-Spieler, den Violinisten oder Perkussionisten ist die Improvisation äußerst fordernd. Denn für sie gilt, die Ausführung des Sängers unmittelbar zu beantworten, vorausahnend und ohne zeitliche Verzögerung. Nachdem wir zur klanglichen Einstimmung bereits zwei Kompositionsformen der südindischen Klassik gehört haben, die Ragamalika und der Tilana, widmen wir uns mit der weiteren Aufnahme den improvisatorischen Elementen im Detail. Unser besonderer Dank geht dabei an Professor Shivkumar Kalyanaraman aus Bangalore, der uns Zutritt zu seinem Privatarchiv gewährte. Es ist ein unermesslicher Fundus an seltenen, bis heute nicht veröffentlichten Konzertmitschnitten von den großen Meistern der südindischen Klassik. Für die älteren Aufnahmen und ihre Klangqualität bitten wir Sie um Ihr Verständnis. Wie bereits erwähnt, jede Raga-Performance ist einzigartig. Darum dürften die wertvollen Tondokumente von Professor Kalyanaraman ein wenig Gnade vor unserem verwöhnten Ohr erfahren. Gerade sie geben uns ein hervorragendes Porträt über die Improvisationskunst der südindischen Klassik auf höchstem Niveau. Beginnen wir mit M.D. Ramanathan. Dieser Musikkomponist und Sänger lebte von 1923 bis 1984. M.D. Ramanathan wurde in Manchapara im südindischen Distrikt Palakkad, dem heutigen Kerala, geboren. Zunächst wurde er von seinem Vater unterrichtet, der selbst Berufsmusiker war. Ramanathan vervollständigte seine musikalische Ausbildung nach Abschluss des Physikstudiums in Madras, in der Kulturhauptstadt Südindiens, dem heutigen Chennai. M.D. Ramanathan wurde später Musikprofessor und Universitätsleiter des College of Fine Arts in Kalakshetra. Er hinterlässt uns mehr als 300 Kompositionen in verschiedenen indischen Sprachen, in Tamil, Telugu und Sanskrit. M.D. Ramanathan wurde 1974 und 1975 mit den höchsten zivilen Orden und Musik-Awards ausgezeichnet, mit dem Padma Shri und Sangeet Natak Academy Award. Wir hören nun M.D. Ramanathan mit dem südindischen Lied Piranda Prava in der Improvisationsform Kalpana Swaram. Als Ragaskala verwendet Ramanathan den südindischen Ragam Kalyani. Kalyani wird gerne zu Hochzeiten gespielt. Er ist einer der Hauptragas im Melakartha-System. In diesem Ordnungssystem werden 72 Hauptragas geführt. Aus ihnen lassen sich alle weiteren Ragaformen ableiten. Kalyani findet man gleichfalls in der nordindischen Klassik. Thank you. Thank you.